Fanboys. Heute mit dem Tobi. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Dom. Ja, hallo. Überraschung. Und mit dem Martin. Ja, ich preschte vor, weil der Dom ist wieder dabei. Weil er ist wieder im Lande und er darf natürlich nicht über Dinge reden, über die er nicht reden darf, aber er darf über Dinge reden, ganz grundsätzlich. Ja, ich bin voll frei. Yeah. Darfst du denn über Peter Molyneux reden? Gibt's den noch? Gab's da News? Nein. Ja, es ist die Folge 333. Und jeder, der in die 7. Klasse Gymnasium Geschichtsunterricht gegangen ist, weiß, was jetzt kommt. 333 bei Issos Keilerei. War das nicht Rumschlüpft aus dem Ei? Nein, das war es nicht. Das war die andere Zahl, die ich mir nie merken konnte. 1, 2, 3. Nee. Ah. Nein. 5? Ach, scheiße. 5, 7, 3. Wir fangen 3. Das nochmal neu an. Das ist doch peinlich. So. Ich werde das jetzt mal rumschlüpfen aus dem Ei. Hier wird, darf ich das für Sie googeln? Ja. 753, logischerweise. Okay. Das dauert noch ein paar Jahre. Ja. Okay, das war, glaube ich, der erste Merkspruch, den ich mir in der Schule gemerkt habe. Ich habe den leicht anders gelernt. Ich habe den als bei Issos große Keilerei gelernt. Aber dann ist doch das Versmaß kaputt. Tja. Metrum im Arsch. Du immer deine Waldorfschule. Das Schöne ist, ich habe mir das gemerkt. Ich war nicht auf der Waldorfschule. Ich meine ja nur Marcel. Ich war auch nicht. Ach so. Aber ich kann ein A tanzen. Warum wart ihr eigentlich nicht auf der Waldorfschule? Tja. Und das Schöne dran ist, ich habe keine Ahnung, was diese Schlacht bei Issos war, welche Bedeutung sie hat und ob man die bloß gelernt hat, weil es diesen Spruch gibt. Hm. Also ich kann ganz kurz... keine Spoiler, ich will noch den Wikipedia-Artikel nachher lesen. Ah, okay. Martin, nein, weißt du was drüber? Erzähl. Ich habe den Wikipedia-Artikel gerade aufgemacht und habe gelernt, dass es tatsächlich Alexander der Große war, der da beteiligt war. Aber es ist doch total idiotisch. Das man lernt das in der Schule und weiß überhaupt nicht, was es ist. Aber das ist der Grund für die große Keilerei. Das ist eine sehr, sehr, sehr kluge Backdoor in dem Merksatz. Stimmt. Moment. 333, Alexander des großen Keilerei. Bei Issos. Ich glaube, es wurde auch gerade referenziert in dem Expanse-Band, den ich lese. Ah. Oh. Wegen Alexander der Großen. Und welchen Expanse-Band liest du denn? Den 5. Ah, okay. Der ist noch nicht verfilmt. Insofern... Nee, 3 ist, das ist ziemlich 1:1 mit den Bänden, also man kann das parallel machen. Und ja. Cool. Wobei sie jetzt in der letzten Staffel 1,5 Bücher durchgejagt haben. Nee, das endet am Ende von 3 Buchen. Ja, aber das fängt in der Mitte von Band 2 an. Ja, das stimmt und sie haben auch ein bisschen variiert, also es ist auch vom Ablauf her leicht anders, aber sehr nah dran und trotzdem sehr gut. Also ich finde das Buch ein bisschen leckerer, aber die Serie freut mich sehr, dass die Ich wollte auch die Bücher noch nachlesen jetzt. Kann ich sehr empfehlen, die Bücher mache ich hauptsächlich. Also das ist eine Serie nach dem Buch, oder? Ich muss jetzt meine totale Unwissenheit offenbaren. Ja. Und von wem ist das Buch? Wer schreibt das? Das sind Corey, zwei Autoren, die unter dem Pen-Name S.A. Corey schreiben, ja. Ah, S.A. Corey kenne ich aus irgendeinem anderen Kontext. Echt, das sind zwei Autoren? Ja. Okay. Ich dachte immer, ich habe ihn letztens in einem Interview gelesen, dass der Autor, der auch in den Interviews dann da mit dran ist, halt mit J.R. Martin auch spricht. Oh mein Gott, ist das alles kompliziert. James S.A. Corey ist the pen name used by the collaborators Daniel Abram and Ty Frank. Und die waren aber beide, glaube ich, Assistenten von J. Martin. J.J. Martin mit dem Mystery Box. G-R. Aber um sich jetzt nicht zu viele falsche Sachen zu merken, möchte ich noch einen nützlichen Merkspruch präsentieren, den nützlichsten, den ich in der Schule gelernt habe. Und zwar war das, in der Schweiz gibt es ja das Kanton Uri. Oh. Und dann schreibt man oben das U und unten R und I. Und damit kann man immer die Formel von Widerstand und, ich hab das im Podcast schon mal gesagt, ich habe gerade ein Flashback von Widerspannspannung und dem dritten, was mir damals schon nicht eingefallen ist. I like it. Das war so 50-50. Ich wollte mich nicht trauen. Ich habe genau das Gleiche schon mal erzählt. Der Strom. Genau, ja. Kann man damit sich herleiten immer. Mhm, ja. Und mein Physiklehrer hat damals gesagt, wie doof es ist. Ihr seid ja eigentlich schon alt genug und braucht keine Merksprüche mehr, aber den habe ich mir gemerkt. Ja. Mein Lieblingsmerkspruch, auf der Oder schwimmt kein Graf. Ah, ja, stimmt. Den kenne ich auch. Aber den Französischlehrer, den ich hatte, mochte ich nicht. Französisches U heißt so. Oder, O-U geschrieben, so. Und da ist kein Graf. Graf. Und beim anderen U, das, was das Fragewort ist, glaube ich, oder? Das wo, genau. Ja, ich kann doch noch ein bisschen was. Ja, ja. Aha. Ja. Ich wollte aber nichts lernen damals in der Schule, was Französisch. Ja, das ging mir auch so. Sehr nie hartnäckig. Ohne Reihe aus der Tube Wäsche waschen. Was ist das für ein Akronym? Das sind die Himmelsrichtungen. Ah. So. Ohne. Oh Gott. Ich finde den schönsten, den habe ich von Martin, den ein Kahn, der fuhr im Mondenschein. Oh ja. Im Dreieck um das Viereckbein. Viele kleinen, groß und viele kleinen am Kopf, da muss ein Haken sein. Ja, das sind die, die Knochen in der Hand. Genau. Ja, und oder mein Vater erzählt mir am Sonntag, dass Pluto kein Planet mehr ist. Marcel, du hattest den härtesten, Marcel. Du hast den mit allen Bundesländern. Ja, aber da meine Website DSGVO ist, kann ich nicht. Sonst hätte ich jetzt nachgeguckt. Sonst hätte ich jetzt vor der Sendung nachgeguckt, wie der ging. Mhm. Gut. Irgendwas mit Hamstern. Hamstern. Na, mit warum war der Uri jetzt eigentlich? War der 333 oder war das einfach nur. Nein, Uri ist um U gleich A mal I. Ja, ja, aber wieso? Wie kamst du da jetzt? Merksätzen. Wegen Merksätzen. Ach so. Wegen 333. Ach, wegen dem jetzt, ich habe die Assoziationskurve nicht mitbekommen. Danke. So. Die Sendung ist damit zu Ende. Wir kommen zu den Ausschmeißern. Genau. Willkommen beim freien Assoziieren mit den Fanboys. Nein, kommen wir zu den Nachrichten. Und die Nachrichten fangen an mit The Return of the Dom. Ich wollte nur kurz nochmal erwähnen, wir hatten ja letzte Woche schon erwähnt, dass es diesen vierstündigen Podcast gibt mit dir und der so noch ein bisschen die ganze Geschichte umreißt, aber nur so ganz grundsätzlich, warum bist du denn wieder da, Dom? Ja, hauptsächlich aus privaten Gründen. Also so mein privates Umfeld habe ich mir hier aufgehalten auch und jetzt wieder bin da sehr glücklich und das mit der Distanzbeziehung war jetzt nicht so lecker. Mhm. Ja. So, das ist glaube ich so die Hauptbegründung. Das heißt, in dem Podcast, da kriegt man deine neue Origin, deine Re-Origin-Story. Wie du wieder hierher gekommen bist. Wieso, das ist doch ein Reboot. Ja, die Origin, genau, die Origin-Story vom Reboot. Sehr schön. Ja, also, ich habe mir die 4 Stunden angetan jetzt. Ich noch nicht. Es gab, glaube ich, so 1-2 kurze Dinger, die ich durch die Kapitelmarken schön überspringen konnte. Ich weiß nicht. Es waren aber nur ganz kurze Themen, wo es über was anderes ging als dich. Gut, safe. Ja, netter Podcast. Sehr lange. Und natürlich, Amerika ist halt eigentlich auch nichts für mich. Also ich war da schon hauptsächlich wegen Apple und dann hat man das jetzt auch mal erlebt und jetzt mal schauen, wo es denn dann weitergeht. Gut. Apple ist ein gutes Stichwort für die nächste Neuigkeit. Und zwar hatten wir ja auch erwähnt, dass es neue MacBook Pros gibt letzte Woche. Und mittlerweile weiß man auch ein bisschen mehr und sie haben tatsächlich so ein bisschen was an der Tastatur verändert. Im Wesentlichen haben sie da so kleine Silikonmembranen unter die Tasten eingebaut, damit das nicht gar so verstaubt. Ist halt ein bisschen besser, aber nicht wirklich gut. So Schmetterlingsflügel. Die dann wieder die Stürme auslösen. Ja, hat denn, wie ist denn eure Ausstattung mit dem? Marcel ist ja immer noch in seinem Schwammi-Tastatur-MacBook unterwegs. Ich hab auch das Schwammi, das Clown-Shoes-MacBook und in der Arbeit habe ich ein Touchbar-MacBook. Also ich habe erste Touchbar. Ich finde, ja, hast du schon mal das Touchbar-MacBook getippt? Wenn es ist so, ja, wenn du die. Im Laden. Wenn du 2 Tage lang auf dem Touchbar-MacBook gearbeitet hast, dann fühlt sich Tippen auf den alten Tastaturen an, als ob du versuchst, in Clownschuhen zu gehen, die viel zu groß und wackelig sind. Ah, okay. Das ist total absurd, aber das ist so. Und wirklich so, das Sweet Spot ist nach wie vor die externe Tastatur jetzt. So, die finde ich ja super. Da bin ich ein großer Freund von. Also die Bluetooth- und Direkt-Ansteck-Tastatur ist auch vom Konzept her Aber so das Schwammi ist echt schwierig. Ich habe ja auch noch mir damals eins gekauft, bevor ich rüber bin. Und das ist eigentlich ein leckeres 13 Zoller auch noch, aber dann die... Und es hat jetzt eine amerikanische Tastatur, also ich muss mal gucken, an wen ich das hier... Das Familienweitergeben funktioniert nicht mehr mit der amerikanischen Tastatur. Das ist doch alles Tastaturglutamat. Ja. Und das MacBook Adorable, das ich hatte, das auch schick war, das hat Annalena jetzt. Adorable? Ja, das ist 12 Zoll. Ich finde das ja vom Formfaktor halt toll, aber ein Port war halt echt so ein... Ach, ihr Arschlöcher. Ja. Ein zweiter Port an dem Gerät und es ist so... Ja, so... Ja. Ich habe ja auch einen Touchbar und ich habe schon regelmäßig irgendwie so ein bisschen Probleme mit Tasten, die dann hängen oder nicht, aber das gibt sich dann wieder. Also ich habe jetzt auch noch nicht wirklich so lange Probleme gehabt, dass es mich gestört hat tatsächlich. Ich habe interessanterweise zum ersten Mal eine Taste, die so ein bisschen gehakelt hat, gehabt nach dem Announcement, dass es die Garantie gibt. Ja. So, ich am Tag drauf. So halt. Davor war das immer ganz safe und gut. Ich muss sagen, ich touche halt immer Touchbar-Elemente und dann wird entweder mein Screen gelockt oder es passieren halt Dinge, die ich nicht gerne hätte. Also die Touchbar ist für mich persönlich, die sieht hübsch aus, ist mir aber zu nah an den Tasten und ich will Haptik. Ja, so. Aber fehlende Haptik, man da nicht, könnte man da nicht was Ähnliches machen wie beim Touchpad und da Haptik einbauen? Das wäre doch ganz Ich glaube, dass es die, bevor du tippst, Haptik ist, die den großen Unterschied macht. Ja, die ist schon wichtig. Aber trotzdem, ja. Warum eigentlich nicht die Touchbar mit der Touchpad-Mechanik versehen? Ich weiß, dass ich das jetzt gerade das Gleiche sage. Aber nicht um die Haptik zu haben, sondern um den Accidental Touch zu vermeiden. Ich habe gestern einen Podcast gehört, da unterhalten sie sich drüber, sie sprechen über einen alten Podcast, den sie gemacht haben und sprechen drüber, dass sie ja da die ganze Zeit immer das Gleiche gesagt haben und immer das Gleiche gesagt haben und diese Anmerkung machen sie in dem neuen Podcast 5-mal. Das ist ein total cooles Konzept. Dann musst du immer nur einen, dann machst du eine Podcast-Serie und musst nur eine Folge aufnehmen, eine Original-Folge und ab dann nur noch dich auf die beziehen. Die Meta-Boys. Die Meta-Boys. Ich bin tatsächlich immer noch Freund von der Touchbar, um zum Thema zurückzufinden. Und zwar hauptsächlich, weil so kontextsensitive Buttons. Ja, also zum Beispiel, wenn ich hier mit euch den Podcast aufzeichne, dann muss ich halt nicht am Bildschirm rumfischen, wenn Facebook klingelt, FaceTime klingelt, sondern kann halt direkt hier gleich auf Annehmen drücken in der Touchbar. Und das finde ich schon praktisch. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe es leider echt nicht im Einsatz. Also ab und zu sind da Buttons, die ich ganz hübsch finde, die auch was tun, was sinnvoll ist in meinem aktuellen Kontext. Aber ich habe es so ausgeblendet, dass ich echt den Teil auch nicht benutze, großartig. So, das ist echt schräg. Mhm. Aber für Leute, die eine Touchbar haben wollen, aber keine haben, aber ein iPad, das ist jetzt natürlich agendatechnisch totale Katastrophe, macht aber nichts. Halten Sie sich an die Tagesordnung. Ich habe ja hier ein paar Freibriefe vielleicht. Also, ja, hast du. Ich bin ja auch immer noch an dieser App, wo man dann live die Agenda ändern kann, während man aufnimmt über iCloud und so. Aber ist die AR? Genau, mit Zusatzzugriff für die Leute, die Patreon bezahlen. Die dürfen dann auch live die Agenda editieren. Aber so, vielleicht kann ja das noch unter Return of the Dom nehmen. Ich bin ja zurückgekommen und mein Zeug ist noch im Boot, so ungefähr. Und deswegen habe ich jetzt zu Hause nur das MacBook und kein externes Display. Und da nutze ich halt ein iPad als externes Display mit Duett, was ganz schick ist. Und das hat dann auch optionale Touchbar unten dran, wenn man will. Das heißt, da kann man praktisch zumindest komplettes Touchbar-Feeling auch haben und plus externes Display, wenn man will. Weil ich bin nicht ganz zufrieden mit, das ist ein bisschen performance-intensiv, aber ich brauche halt mehr als einen Screen, immer noch. Oder halt einen sehr großen. Das sind so die zwei Varianten, die ich zum Arbeiten brauche. Ja, gut, soviel zum Thema MacBook Return of the Dom Touchbar Ding. Das nächste Thema, das ich aufgeschrieben habe, ist Elon Musk. Und der ist mir die letzten Tage so oft reingelaufen und ich habe mich so oft über ihn geärgert, dass ich unbedingt den Podcast über ihn reden wollte. Er wird ja gerne so verehrt und irgendwie er ist der polyglotte Supergenius und was nicht alles. Und diese Episode, die sich da jetzt letzte Woche abgespielt hat, oder die letzten zwei, die fand ich so richtig seltsam, vor allem, dass er dann auch immer noch verteidigt wird. Wer es nicht mitbekommen hat, es gab ja dieses Soccer-Team in Thailand, war es, glaube ich, das in einem Höhlenkomplex verschütt gegangen ist, das gerettet werden musste. Und dann kam irgendwie Elon und sagte, hey, wir können dieses Mini-U-Boot irgendwie einsetzen, das da durch das Höhlensystem fahren kann und dann hilft. Und dann haben sie ihm halt gesagt, ja, nee, wir brauchen dieses U-Boot nicht, das hilft uns nicht. Und das artete dann regelrecht in einen Streit aus zwischen einem der Chef-Retter sozusagen, der da beauftragt war, und Elon, der dann meinte so, hier, ich möchte aber unbedingt U-Boot. Und der Retter sagte dann, du kannst ja dein U-Boot hinstecken, wo es weh tut. Und das ist hier nur ein PR-Stunt. Also das ist jetzt wörtlich zitiert tatsächlich. Und ja, und dann ging es halt weiter mit Elon, der dann sagte, ja, hier, dieser Brite da, der da in Thailand ist, das ist ja wahrscheinlich eh ein Pedo. So, und irgendwie, ich habe das mit dem U-Boot mir gut überlegt, und dieser Pedo da, der soll mal nicht so rummachen und so. Und selbst da wurde er dann noch verteidigt mit den Argumenten auf Twitter, vielleicht weiß er ja mehr. So, und ja, und es stellte sich aber dann tatsächlich raus, nein, er ist einfach davon ausgegangen, ein Brite, der in Thailand ist, ist wahrscheinlich ein Pedo, vor allem wenn er halt, wenn es darum geht, ihn irgendwie jetzt mal schnell auf Twitter irgendwie anzugreifen. Und hat sich mittlerweile dafür entschuldigt, aber insgesamt wirft das alles kein gutes Licht auf dieses Anführungszeichen, Genie, Anführungszeichen. Also, ich meine, mit dem Vorsatz Kausalität und Koinzidenz, Koinzidenz gibt es keine Kausalität. Elon Musk hat sich entschuldigt, nachdem nach negativer PR der Tesla-Aktienkurs gesunken war. Ja, stimmt. Ja. Hust. Ja, aber ich fand also an der Geschichte auch, ich habe es dann auch nicht verfolgt, aber so einen Kommentar gelesen, und diese treugläubigen Verkötterer, die wirklich gemeint haben, ja, das ist Elon Musk, wenn der das gesagt hat, dann hat er das bestimmt recherchiert und die Wahrheit kommt noch, das Gerichtsverfahren wartet es nur ab. Und es ist halt so, oh mein Gott, Menschen, nutzt euren eigenen Kopf. Die Wahrheit kam ja dann auch noch, und zwar, dass Elon Musk wohl ziemlich viel Geld an die Republikaner, für die Republikaner gesammelt hat. Also wohlgemerkt. Obwohl er sich selbst als Sozialist bezeichnet? Nee, was bezeichnet er sich? Ja, genau. Also ich würde, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich habe selten einen Menschen gesehen, der sich in so kurzer Zeit demontiert hat, aber das stimmt leider nicht mehr. Eben, ich wollte gerade sagen, haben wir das hier auch noch drauf? Ja. Elon Musk hat sich gemerkt. Ich habe ja die Woche auch eine Katastrophe aber also, hier. Elon Musk hat jetzt schon geschafft, in den letzten Wochen von irgendwas stimmt mit dem aber nicht, der ist aber komisch und nicht bloß genial, zu geht halt gar nicht mehr. Hast du jetzt auf Zuckerberg angespielt gerade? Seehofer eigentlich. Ach so, aber Zuckerberg ist auch ein gutes. Großartig, hat er gemeint. Seehofer stand ja nicht in Frage. Okay, oder? Ne? Ja. Also, die haben zwar nicht recht, aber so, lass sie doch reden. Ja. Originalzitat auch fast. Also, es arbeiten alle eigentlich dran. Ja. Es ist sehr seltsam. Ich meine, wir hatten in meiner so Bubble. Was für ein Segment? Die Depression. Wir sind nahe dran. Vielleicht habe ich die gerade wieder gebracht. Ja, die hat sich auf den ganzen Podcast ausgedient. Sorry. Wir sollten, glaube ich, die Podcast-Segmente nach dem Kübler-Ross-Modell nennen. Obwohl, das ist gut. In meiner Bubble wird der Elon Musk gerne irgendwie gedisst. Da ist es fast schon modern, gegen Elon Musk zu sein, weil ihn alle lieben. Das macht in mir die Trotzreaktion, dass ich Elon Musk eigentlich gar nicht so schlimm finde, weil sind eh alle problematisch. Aber das ist schon echt problematisch. Voll scheiße. Wie kommt man denn auf sowas? Ja, vor allem ist es halt so eine wirklich menschliche, beschissene, so Pedo ist wohl sein Go-To-Schimpfwort. So kann man, denke ich jetzt mal, so wie er sich entschuldigt hat. Ach so. Und das spricht ja auch Bände, oder? Sozialisierung nicht so weit abgeschlossen. Mhm. Ah. Ja. Ja. Gut, Elon ist so ein bisschen ja, schwierig. Auch vorher schon, aber jetzt noch mehr. Kommen wir zu dem nächsten Thema. Da muss ich so ein bisschen letzte Woche haben wir ja so. Was? Nein, wir haben ja letzte Woche irgendwie so im Spaß mehrfach unseren Patreon erwähnt, wie wir das ja die letzten paar Sendungen schon mehrfach getan haben. Und ich habe tatsächlich aus einer Bierlaune heraus diesen Patreon aktiviert, schon vorletzter Woche eigentlich. Ich habe die Uhr reserviert irgendwie schon vor Jahren und dachte mir, okay, jetzt mache ich das einfach mal. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei Matthias bedanken, der tatsächlich unser erster Patron auf Patreon ist und uns $1 pro Sendung zukommen lässt. Sehr geil. Ich werde das ja, natürlich. Das liegt daran, weil wir so oft ausgefallen sind in letzter Zeit. Das soll uns motivieren, ja. Regelmäßig zu kommen. Ja. Ich habe ja auch in diesem 4-Stunden-Podcast so mal ganz dilettantisch erwähnt, dass das mal Werbung in Fanboys lief und ich wusste es nicht. Ja, das war natürlich Audible. Kann man hier so. Nein, das war nicht Audible. Es war Audible, klar, wir hatten auch Audible. Genau. Es gab Audible. Okay. Und dann gab es noch Wire. Also falls man hier eine Richtigstellung noch machen will dazu, weil ich war halt echt... Ja, es war sehr inkompetent. Ja, ja. Ja. Nein, aber jetzt läuft keine Werbung, sondern ihr dürft das tatsächlich auf Patreon unterstützen. Wir werden das dann investieren in Hosting und anderen Kram. Heute zum Beispiel habe ich für 7 € ein Vierkantholz gekauft, um meinen Podcast-Koffer damit auszustatten. Weil das sind weniger als 2 € pro Kant. Ja, mein Podcast-Koffer hat jetzt einen integrierten Mikrofonständer, weil ich dieses Vierkantholz hier abgeschnitten habe, in den Koffer reingeschraubt und ein Loch gebohrt habe für meinen Mikrofonarm. So, und das ist jetzt Patreon finanziert. Zumindest zu wie viel Prozent? Also $1 von 7 €. Ja. Guckt euch das mal an, vielleicht wollt ihr uns ja $1 geben oder so. Du kannst ja den Patrons ein Foto von dem Mikroständer. Stimmt. Das ist Exklusiv-Content. Gut, wenn ihr also Fotos von Mikrofonständern haben wollt und schlecht abgesägten Vierkanthölzern, dann unterstützt uns da. Kommen wir passend zum Konsum. Da könnt ihr nämlich auch euer Geld ausgeben und wir fangen an mit Reigns Her Majesty. Da gibt es ein Update. Genau, also wie immer völlig ungesponserter Konsum, alles selber bezahlt. Nein, nicht immer, aber wenn, dann sagen wir es schon meistens dazu, oder? Korrekt. Ja, also das Schöne ist diesmal... Das ist ja das Problem bei Podcasts, du kannst nicht Dauerwerbesendung einblenden. Wir Dauerwerbesendung. Dauerwerbesendung. Die Miracle Blade. Wie machst du das bei Audio? Ja, wie bei iStock-Foto. Dauerwerbesendung. Achso, du sagst immer Dauerwerbesendung. Na gut, oh Gott. Heute habe ich zwei Sachen für den Konsum rausgepickt. Eine Sache. Erstmal, und das ist eine Sache, die ich gar nicht gespielt habe, wollte ich aber erwähnen. Reigns Her Majesty hat ein großes Update mit ganz vielen neuen Karten gekriegt. Wer also das gerne gespielt hat, sollte nochmal reinschauen. Genau. Hast du nicht gespielt? Ich habe es nicht gespielt. Ich habe bloß die News gelesen und dachte, bloß weil ich es nicht gespielt habe, ich mochte ja den ersten Teil auch schon sehr gerne, wollte ich das an die Hörer weitergeben, weil man kriegt ja immer nicht alles mit. Ich habe mich gewundert, dass du das nicht gespielt hast, weil du den ersten Teil schon sehr gerne mochtest und ich bin dann nicht reingekommen. Ich fand ihn nett und habe ihn dann wieder so fallen lassen. Und du hast dann gesagt, dass du findest ihn total gut und man erkennt Muster und groovt sich da ein. Und dann habe ich das nochmal probiert und hab immer noch nicht reingefunden. Ich habe den ersten Teil durchgesuchtet, auf mehr oder weniger einem Stück durchgespielt. Beim zweiten irgendwie war dann die Luft für mich raus, weil, ja, obwohl der recht anders ist auch, muss man sagen. Da habe ich bloß reingespielt. Genau. Das Update der Expansion Pack ist allerdings für den zweiten Teil, also Reigns Her Majesty. Haben die wenigstens, verlangen sie wenigstens Geld dafür? Nein. Ich glaube nicht. Re-Update. Ja. Ist das auch wieder von Lee Alexander geschrieben, eigentlich, das Update? Ich würde jetzt sagen, ich nehme es ganz stark an, aber da ich es nicht weiß, kann ich nichts sagen. Das ist von Lee Alexander geschrieben. Ja. Krass. Die Erweiterung. Die nie wieder. Welche Erweiterung? Der zweite Teil. Der zweite Teil, genau. Ah, Her Majesty. Genau. Oh, dann gebe ich dem, nochmal eine Chance. Jetzt plötzlich. Ja. Ja. Siehst du, war meine Chronistenpflicht doch jetzt auch gut umgesetzt, ja, damit du das weißt. Mhm. Ja. Da sind wir alle schlauer. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um etwas, was ich mir auf AliExpress gekauft habe. Auf Alibaba, ja. Na, Alibaba ist es ja im Prinzip, aber die Shopping-Plattform heißt AliExpress. Wer AliExpress nicht kennt, das ist halt so ein Kauf-Wholesale aus China-Ding und dann kommen irgendwie Monate später kleine Päckchen aus China. Und ich habe mir dort iBeacons gekauft. Wir erinnern uns, iBeacons, das war dieser seltsame Standard, den Apple vor mehreren Jahren mal pushen wollte und dann irgendwie ist nie was wirklich passiert damit gefühlt. Aber ich dachte mir, ich möchte ein bisschen rumbasteln damit. Und zwar meine Idee ist gerade, ich möchte meinen Katzen Halsbänder bauen, mit denen ich sie in meiner Wohnung tracken kann. Und dafür habe ich mir kleine iBeacons gekauft. Das sind so kleine Bluetooth-Sender. Dann machst du eine Knopfzelle rein und dann haben die irgendwie für ein Jahr Strom oder so. Und dann kannst du mit Bluetooth-fähigen Geräten quasi messen, wie der Rauschabstand zu diesem Bluetooth-Beacon ist. Und wenn du da mehrere davon hast, so denke ich mir das auf jeden Fall, dann sollte man da triangulieren können und so ungefähre Orte in der Wohnung bestimmen. Aber das ist dann noch für die Zukunft. Momentan habe ich erstmal nur die iBeacons ausgepackt und getestet und das funktioniert soweit auch schon ganz gut und kostet irgendwie 5-6 Euro das Stück. Das kann man schon mal zum Spielen benutzen. Also, die größere Herausforderung ist ja dann das Halsband der Katze, oder? Das muss ja dann sich, die muss sich ja selbst positionieren, also die muss ja voll Bluetooth können dann, oder? Nee, also die iBeacons kommen ins Halsband tatsächlich. Mhm. Und was ich halt mache, ist in der Wohnung 3 Raspberry Pi Zeros irgendwie aufzustellen und halt über die verschiedenen Werte, die mir diese Raspberries geben, dann triangulieren. Ah, also du hast praktisch ein paar fixe iBeacons für die Wohnung und bewegbare iBeacons für die Katzen und dann fixe Raspberries und Daten. Sozusagen, ja. Okay. Ja, spannend. Also ganz ehrlich, wenn es ein Produkt wäre, dann würde ich mir sowas für die Wohnung auch holen, einfach damit da Find My iPhone richtig funktioniert. Ja. Genau funktioniert. Das also ist wirklich, natürlich, ich würde es einfach installieren. Also Apple sollte das verkaufen, finde ich. Das ist natürlich die etwas einfachere Variante, weil da keine Katzen beteiligt sind dran. Ja, genau. No cats involved. Das ist interessant, wie das genau läuft, weil für Indoor-Positionierung in Apple Stores und so weiter werden auch iBeacons benutzt. Die Frage ist, wo man das wie eintragen muss, damit dann auch die GPS-Daten mit. Vielleicht geht das? Vielleicht kann der iBeacon einfach nur so seine Geolocation mitschicken und dann ist sein Standard. Vielleicht kannst du das sogar tun. Also Martin, wir zählen auf dich. Ich wüsste es nicht, dass der wirklich eine Geolocation mitschicken kann. Du kannst halt irgendwie Abstände messen. Mehr schlecht als recht. Mhm. Aber ich denke, wenn du genug Datenpunkte sammelst, dann kannst du halt irgendwie so ein ich will Hamann-Filter sagen, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Filter ist, der so ein bisschen Rauschen rausmacht aus den Daten. Und dann hast du vielleicht eine Chance, da irgendwie sinnvoll dran rumzumachen. Aber mal sehen. Das ist jetzt mein langfristiges Projekt hier. Ja, für die HomeKit-Geschichte wäre ja auch interessant, dass bei Geschlichte dann, also in der Wohnung praktisch das Licht angeht und ausgeht, je nach Zimmer und so. Also das es spricht schon dafür, dass es irgendwie geht und auch integriert, aber. Aber apropos Geolocation und Apple Store, ich habe für den Dom mal vor Ewigkeiten was vom Apple Store abgeholt und jetzt jedes Mal, wenn ich am Marienplatz entlang laufe, kommt die Benachrichtigung, ich soll das doch bitte abholen. Über Softwarequalität sage ich jetzt nichts. Tja. Ja, das nächste auf unserer Agenda ist was mich sehr gefreut hat die Tage und ich weiß nicht, wer es aufgeschrieben hat, aber vielen Dank auf jeden Fall. Es geht um den Uncharted-Fan-Movie, den Nathan Fillion gebastelt hat. Ja, und das ist eigentlich, also für mich, ich habe ihn jetzt erst gesehen, das war für mich eigentlich die Hauptnachricht, weil es ist ja wirklich Uncanny Valley. Ja. Nathan Fillion kennt man, jetzt werdet ihr alle lachen, von Castle? Ja, nein, ich habe Castle alle Folgen gesehen. Ja, genau. Aber auch nein, von alle, Firefly. Ja, eben, weil alle Firefly. Hm. Ja, genau. Hm. Genau, und Dr. es ist wirklich uncanny, weil er ja, also wenn es eine Person gibt, die aussieht wie Nathan Drake in Uncharted, dann ist er das. Ja, er hatte sogar den gleichen Vornamen. Ja, ja. Ich fand es ein bisschen cheesy. Ich weiß gar nicht, ist Uncharted genauso cheesy? Ja. Ja. Und es ist halt einfach erträglicher, weil das halt alles nein. nicht, ja, weil es halt ein Computerspiel ist. Ich fand es nicht so erträglich. Ich bin nie reingekommen, deswegen, weil es so cheesy ist und so. Ja. Also bei Uncharted fand ich das immer witzig. Ah ja. Auch die Sprüche, die sie sich so reindrücken. Aber das ist lustig, sollte man sich das angucken. Also dir hat Spaß gemacht, Martin. Ja, ja. Also es ist definitiv so. Es hinterlässt einen so ein bisschen mit dem Gefühl, ach ja, so ein Film wäre jetzt auch schön. aber es ist ein extrem gut gemachter Fanmovie. Man kennt das ja so von anderen Franchises, wo dann irgendwie auch sehr ambitionierte Menschen Fanmovies drehen, aber hier halt von Nathan Fillion mit guter Produktionsqualität so eine Kurzgeschichte in diesem Universum, das fand ich schon sehr schön. Ja, und Nathan Fillion hat ja auch schon öfter fallen lassen, dass er gerne Nathan Drake spielen würde. Ja. Wurde, glaube ich, aber nie in Betracht gezogen. Oh, Self-Promotion. Ja, ja, ich denke, ach, das ist schon so ein bisschen Phishing for a movie. Ja. Aber mal sehen. Sein Audition-Tape. Ja. Interessant. Gut, als nächstes kommt ein Podcast auf unsere Liste. Und zwar Where Should We Begin von Esther Perel. Ja, erwähnt im, in der, habe ich aus dem, Moment. Ich hörte This American Life. Und in der Folge, die ich gehört habe, wurde dieser Podcast erwähnt. Mhm. Und so bin ich drauf gekommen. Das ist Paartherapie der Podcast. Oh. Sehr lustig. Das ist immer eine Session zwischen einem Paar und der Therapeutin Esther Perel. Und das ist es im Grunde auch schon. Ich weiß nicht warum, aber ich habe sowas schon lange gesucht, weil mich Therapie total fasziniert und weil das irgendwie, ich weiß nicht, ein Thema ist, das ich mal öfter irgendwie, mit dem ich öfter zu tun haben wollte, ohne selber in Therapie zu gehen, weil zu teuer und zu viel Zeit, keine Zeit dafür. Und ich finde es total toll. Also, es klingt jetzt irgendwie corny, aber es eröffnet mir neue Denkweisen, neue Modelle, wie ich über meine eigene Beziehung nachdenken kann. Und irgendwie, ich habe da aktuell sehr viel davon. Ja, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch so gerade in einer Phase, wo ich mir denke, an Beziehungen muss man, also das denke ich mir jetzt nicht neu, aber wo das auf jeden Fall auch präsent ist, dass ich mir denke, man muss an Beziehungen noch arbeiten. Und lustigerweise habe ich auch schon sehr viel Gutes über das Buch von ihr gehört, Mating in Captivity. Ja. Und ich wusste nicht, dass es einen Podcast gibt. Insofern, danke Tobi, dann kann ich mir dann auch mal den Podcast anhören. Mating in Captivity. Ich habe gerade so, es gibt so Lovers in Captivity, ist so ein Song, habe ich jetzt Ohrwurm bekommen. Nee, das ist, glaube ich, also eine Anspielung auf Zoo und sowas. Also, ja, verstehe. Spannend. Ja, und nach diesem eher ernsteren Thema kommen wir noch zu einem iOS-Spiel. Battleheart 2. Ja, ich habe sehr, sehr zufällig und mit Freude festgestellt, dass das letzte Woche, glaube ich, rauskam. Und halt wirklich, weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnert. Battleheart ist so ein sehr cartoonig gemachter, Kämpfe basierend, aber Echtzeit. Man hat vier Helden und Heldinnen, mit denen man Kämpfe führt und indem man die durch die Gegend trackt und dann halt in Echtzeit was passiert. Und es war ein ganz tolles, aufgeräumtes iPad-Spiel, habe ich mit sehr viel Freude gespielt, den ersten Teil. Mhm. Hat dann einen Nachfolger bekommen, der hieß Legacy, der war so ein bisschen mehr rollenspielig, habe ich dann nicht gespielt. Also bin ich irgendwie nicht reingekommen. Ich glaube, ich habe es damals gekauft, aber nicht reingespielt. Und jetzt ist halt Battleheart 2 rausgekommen. Und das ist wieder nahezu wie der erste Teil. Und ich habe jetzt erst eine halbe Stunde rein versenkt, deshalb weiß ich noch nicht, wie gut er so auf Dauer ist, aber so an sich ist es ein sehr, sehr feiner Titel, sieht hübsch aus, macht Spaß, die Spielmechanik funktioniert immer noch. Also es ist viel mit sich auf diesem einen Screen, auf dem er kämpft, positionieren, aufpassen, dass halt die richtigen Leute aggro ziehen und sowas. Und das ist auch schön wieder in dieser Optik. Ja, sehr feines Spiel, habe ich sofort gekauft und angefangen. Mal schauen, der erste Endgegner, den habe ich schon nicht geschafft, dann nach einer halben Stunde. Vielleicht komme ich auch wieder besser rein. Aber ja, habe mich sehr gefreut, dass da jetzt ein vollständiger Nachfolger kommt. Ja, cool. Sieht sehr cool aus. Wann war das, der erste Teil? Oh. Das ist schon lange her. Ewig. Lange. Okay. Wirklich, so ein zweites iPad-Jahr oder sowas. 2011, 24. Januar 2011. Mhm. Ja, krass. Jo, damit haben wir dann den Konsum auch schon abgeschlossen und kommen zum Nachklapp. Wir fangen an mit dem schinkenfäustigen Spiel. Für alle, die noch nicht verstanden haben, warum wir oft einmal schinkenfäustig sagen, denen sei gesagt, das ist ein Anglizismus und man kann es direkt ins Englische übersetzen und dann weiß man vielleicht, was es bedeutet. Es geht um Detroit. Doppelpunkt Becoming Human. Ja. Doppelpunkt Becoming Schinkenfaust. Ich dachte Become. Ich habe Become Human, du hast recht. Ich habe das ja ganz durchgespielt, ne? Und ich habe dann nochmal Zeit versenkt, um zu hoffen, also in der Hoffnung, dass es pfadig. Also einerseits hat natürlich, wie damals auch schon bei Heavy Rain und so weiter, die verschiedenen Pfade und Möglichkeiten sind schon an sich interessant. Also dass es die gibt und die ziehen bei mir immer so ein bisschen was verpasst zu haben. Und damals bei Heavy Rain war ja schick, weil da hatten wir ja irgendwie in der Runde es mehr oder weniger alle da mal gespielt und dann haben wir uns halt gegenseitig erzählt, was da war. Das war schick. Bei Detroit gab es halt irgendwie nicht und ich hatte dann so 3-4 Tage versenkt, das durchzuspielen. Habe gedacht, okay, jetzt aber nochmal ein bisschen gutes Geld nach schlechten und so werfen. Und hat dann auch ein bisschen besser, also es gab ein paar Storylines, die waren nicht ganz Katastrophe, so von dem wir es geschrieben sind. Dann funktioniert die Charakterentwicklung auch ein bisschen, aber es ist halt alles, also das Spiel dreht sich um eine Story und es ist in der Welt, die Story haben könnte und sie hat es halt nicht. Also es ist halt alles ziemlich unglaubwürdig, was da so an Charakterentwicklung passiert und einfach aus dem Nichts kommen Dinge und das ist alles so ein bisschen schade. Ich weiß nicht genau, wer von euch jetzt auch ein bisschen länger reingespielt hat in falscher Hoffnung. Marcel hat es ja irgendwie leider nicht getan, dann da weiter zu spielen. Steht noch auf der Liste. Ich kann sehr empfehlen, Humans, die Fernsehserie, BBC-Fernsehserie, ja. Also, oder irgendwie eine britische, die halt so das Thema zum Beispiel in gut angeht. So ein paar Hints, wie man das denn erzählen könnte. an sich, ich finde es interessant, dass das Gegenteil passiert ist von jetzt sowas wie God of War. Also bei God of War haben sie ja die Quicktime-Events alle rausgenommen eigentlich und die sind ein- oder zweimal musst du mal einen Knopf drücken und ansonsten passiert halt so diese Quicktime-Geschichte. Und das einzige Spielelement jenseits von ein, zwei Rätseln in Detroit ist dann eigentlich die Quicktime-Events. Die sind aber alle recht gut. Das sind halt gute Quicktime-Events, so, aber schon mit stressig und so auch. Und da gibt es halt ein paar Momente, fand ich dann schon okay, die gespielt zu haben. Aber so insgesamt ist es halt eine Enttäuschung, weil die Grafikqualität ist jetzt auch eigentlich schlechter als Horizon und God of War. So. Also da ist es auch nicht mehr so ganz an der Front. Es ist schon gewachsen seit Vergangenheit, aber es ist trotzdem so ein bisschen dieses Scheifenkisten, Panzerfahren, das Steuern. Man ist einfach nicht so. Wenn man die Freiheit von Horizon und von God of War gewohnt ist, dann fühlt sich das einfach komisch an. Ist auch interessanterweise das, was mich davon abgehalten hat, Heavy Rain nochmal zu spielen, weil so der Anfang, wo man da so gebremst durchgeht und gerade der Pseudorealismus, den sie eingebaut haben, also wirklich, dass Leute sich nicht polygonmäßig überlappen und so, das führt halt immer so zu sehr stauigen Bewegungen. Ja, weil es ist ja halt so, okay, da kommt halt der NPC aus der Tür und ich will durch die Tür durch. Das geht jetzt nicht so gut, weil ich es fühlt sich an, als würde man einfach nur blockiert werden, obwohl es natürlich ein bisschen menschlicher ist, dass sie ausweichen und alles, was sie halt immer in ihren Making-ofs gesagt haben. Aber es macht halt nicht wirklich Spaß. Und im Gegenteil zum Beispiel, ich hab auch dann wirklich so mal als Antidot nochmal mit Annalena A Way Out angefangen und das muss man auch noch fertig spielen. Und da klippt halt Zeug und ist es technisch schon low, viel luscher, ist immer noch gut genug. Und so viel besseres Spiel. So viel besseres Spiel. Also wirklich so A Way Out auch im zweiten Durchlauf sehr fein. So. Das ist so ein bisschen wie die Lichtschalter in Sunset. Sunset ist so ein Spiel, wo du eine Putzfrau spielst, die immer von 5 bis 6 Uhr abends in dem Haus von einem reichen Typ putzt. Und da ist es immer schon recht dunkel. Und ich habe mir das mal überlegt, wenn ich normal durch mein Haus gehe, dann mache ich überall da, wo ich bin, Licht an. Aber diese scheiß Lichtschalter mit dem kleinen Maus Crosshair-Popel zu treffen und dann überall das Licht an und wieder auszumachen, das ist einfach zu nervig. Also laufe ich in annähernder Dunkelheit durch dieses Haus und putze es. Und genauso kommt mir das vor. Es ist halt Realismus um des Realismus willen, der halt im Spiel dann keinen Spaß macht. Ja. Sunset kann man übrigens auch nochmal nachhören in Folge 213. Ja, sobald ich bin es gerade aktuell am Zocken, sobald ich es durch habe, werde ich nachklappen. 213 rumschlüpft aufs Stimmt. Weil die Folge heißt San Francisco ist überall. Ah, okay. 213? San Francisco? Ist überall. Ja, ja. Ja, ich finde es auch schade, dass bei den Spielen, bei der Spielereihe von David Cage ist es, glaube ich, oder? Da Anspruch und Realität immer so ein bisschen weiter auseinanderklafften, irgendwie gefühlt. Also das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, diesen Ansatz, den er da hat, aber irgendwie habe ich das Gefühl, je mehr man Besseres gewohnt ist in Sachen Computerspiel, desto mehr kommt er an seine Grenzen, was das Narrative angeht. Und im Endeffekt bei eben so, das ist ja einfach nur eine erzählte Geschichte aus mit verschiedenen Abzweigungen. So. Und dann muss ja die Geschichte gut sein. Und ich träume jetzt, also nach dem zweiten kompletten Katastrophenwurf, ich fand ja Beyond Two Souls auch ziemlich übel von der Story her, traue ich es ihm halt überhaupt nicht mehr zu, eine Story zu schreiben, die mich jetzt irgendwie interessiert. Oder die überhaupt nur nuanciert erzählt wird. Ja. Ich finde das Entschuldigung. Nee. Ich finde es aber großartig, dass wir inzwischen so weit gekommen sind, dass es nicht mehr durchgeht. Ein geiles Spiel mit einer scheiß Story oder ein geiles Spiel, das gut ausschaut und mittelmäßiges mit einer scheiß Story zu machen. So dieser Dragon Age Origins Kram, was dir da zugemutet wird an Story, war früher normal. Und das ist, heute sind Spiele so viel besser und das ist schon sehr geil. Ja, genau, das wollte ich im Prinzip auch sagen. Es ist einfach, da ist viel passiert. Die Storys sind besser geworden, die in Computerspielen erzählt werden, aber David Cage ist halt nicht besser geworden und nun ja. Das war ja auch irgendwie so mein Eindruck, als ich so ins AAA-Genre eingestiegen bin, habe ich ja relativ früh Tomb Raider gespielt. Und ich glaube, damals war noch meine Meinung, ja, die Story ist scheiße, aber es ist halt ein Spiel, also was habe ich erwartet? Und das ist jetzt nicht mehr so. Da gibt es halt jetzt auch Spiele, wo ich sage, ja, liefert. Ja. So eins ist in deiner Retrospektive auch God of War gewesen. Und ich habe tatsächlich mir das jetzt auch ausgeliehen von jemandem, der das durch hat. Und habe ein paar Stunden schon investiert. Und soweit bin ich eigentlich ganz angetan. Ja, also ich bin jetzt da bei dieser Weltschlange. Das würde jetzt nur Menschen was sagen, die das gespielt haben. Und das Spiel an sich macht mir Spaß und vor allem die Story finde ich auch interessant, weil dadurch, dass es halt in dieser nordischen Mythenwelt jetzt auch spielt, hat das für mich nochmal irgendwie zusätzlich Reiz. Nachdem sich diese griechischen Mythen so ein bisschen abgenutzt hatten, fand ich. Also das ist definitiv ein Setting, das mir gefällt. Ich komme gerade so ein bisschen an den Punkt und ich weiß nicht, ob das vielleicht noch mehr wird und da könnt ihr mir vielleicht irgendwie schon mal ein bisschen helfen. Ich komme an den Punkt, wo ich so ein bisschen von diesen ganzen Mechaniken und kleinteiligen Dingen überfordert werde. So, also es gibt dann irgendwie 20 verschiedene Rüstungen und es gibt 7 verschiedene Stats, die ich boosten kann. Und ich muss mir Gedanken machen, ob ich jetzt eher einen Luck-Character leveln will oder einen Damage-Dealer irgendwie. Und es gibt 20 Talismane, die alle verschiedene Effekte haben. Die ersten Sidequests poppen überall auf und ich kriege so ein bisschen OCD-artige Panik, was ich gar nicht mehr weiß, was ich als erstes machen soll. Wird das denn noch schlimmer und ist es schlimm, wenn ich einfach mir sage, okay, ich kaufe immer die Rüstung, die am meisten Damage macht und das wird dann schon passen? Also Kurzfassung, just ignore. das komplette Crafting-System und Rüstung bleibt. Oh Gott, Crafting auch noch. Bei Crafting ja, bin ich noch dran. Ja, so Halb-Crafting. Es ist kein echtes Crafting. Man kauft halt im Shop. Ja, aber du brauchst halt gewisse Gegenstände dafür, dass du es im Shop kaufen kannst. Ja. Okay. Insofern ist es wie ein Crafting-System, aber du craftest es nicht selber. Also du grindest nur. Ja. Genau. Also ein Grinding-System. Ignorier das bitte alles. Man kann es komplett ohne durchspielen, wenn man einfach halt hin und wieder, wenn da gerade dir eine bessere Rüstung anbietet, die dann anlegst. Es ist totaler Bullshit. Okay. Ich habe ja extra wirklich jetzt nochmal ein zweites Mal angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe das ganze System nicht verstanden beim ersten Mal. Jetzt will ich mich super hoch optimieren. Habe ich auch teilweise gemacht, aber es ist anstrengend und undurchsichtig. Teilweise kannst du in die Rüstungen und Waffen noch so Diamanten einsetzen oder Edelsteine einsetzen. Wenn du dann die Rüstung wechselst, dann sind die in der alten Rüstung drin, bleiben da drin, sodass du wieder nicht das Beste hast. Ich glaube, es ist so gedacht, dass du halt für verschiedene Gegner verschiedene Rüstungen anlegst, aber es ist so undurchsichtig, was jetzt was macht und es gibt Milliarden von Items, das haben sie einfach total verkackt, den Teil. Wahrscheinlich gibt es Menschen, für die das irgendwie faszinierend ist und die da mehr Wert drauf legen als auf den Rest des Spiels, aber ich persönlich, ich habe sowieso die Schwierigkeitsstufe sofort auf einfachst runtergeschalten, weil ich irgendwie gar nicht so diese Frustrationselemente will, sondern einfach im Prinzip nur die Story spielen und so dieses paar Monster kloppen, aber die sollen mich jetzt auch nicht groß herausfordern. Naja, ich bin jetzt kein großer Crafting-Liebhaber, aber in Horizon zum Beispiel fand ich's gut. Ja. Was da, das war überschaubar, das war unterschiedlich genug. Jede Rüstung hatte irgendwie, oder jede, die Rüstungen am wenigsten noch, aber jede Waffe hatte irgendwie ihren Charakter. Und du wusstest, was ist gut und was ist besser und was ist schlechter. Einfach. Und das ist, glaube ich, auch eins der Hauptprobleme, dass 3 Werte werden besser mit der Rüstung und 2 Werte werden schlechter. Ja. Teilweise weiß ich bei den Werten überhaupt nicht, was sie machen. Also, also ich glaube, es ist einfach es ist schlecht umgesetzt. Ja. Es ist nicht nur eine Präferenz, sondern es ist auch dafür, dass es, also selbst wenn man das mag, wird man damit, glaube ich, nicht so viel Freude haben wie mit einem guten System. Ja, also weil Horizon hat mir auch besser gefallen dahingehend. Es ist auch unübersichtlich und teilweise dann bist du bei, dann kaufst du dir was und dann musst du in einen anderen Screen reingehen, um die Sachen zu konfigurieren. Also erstmal aus dem Kaufscreen wieder raus und dann in den anderen. Also ich glaube, da ist großes Verbesserungspotenzial da. Das haben sie einfach nicht hingekriegt. Ja, aber ich bin auch bei dir. Also ich habe das relativ gut ignoriert und halt ein bisschen an den aktuellen Rüstungen, wo ich habe halt Zeug reingesteckt, das halt passt, ein bisschen gelevelt und dann halt lange Zeit überhaupt nicht drauf geguckt und dann wieder so einfach so in Abschnitten das gemacht. Ja, aber es ist super hübsch. Also das ist so diese Weltschlange und also die ganzen großen, also auch die Schildkröte da am Anfang schon, die ist so großartig. Ja, also super. Weil es so in so einem schönen, das ist einfach ein schönes Fantasy-Bild, einfach nur Bilder. Ja, ich habe das sehr genossen. Ja, das geht mir ganz genauso. Zu deiner zweiten Frage, da irgendwas wollte ich jetzt noch zum Crafting sagen, ich hab's vergessen, ist nicht so schlimm. Ach so, ja, ich hatte es ja schon mal erwähnt, es gibt ja auch noch solche Sachen wie Zauber. Ja. Das Spiel sagt dir nirgends, sind das Einmaldinge? Kommen die immer wieder? Ist das eine Fähigkeit, die sich auflädt? Ist das eine permanente Fähigkeitserhöhung? Zauber halt. Keine Ahnung. Ich habe es bis heute nicht wirklich verstanden. Zu deiner zweiten Frage, die Nebenquests. Ja. It depends. Man kann die komplett ignorieren. Ich habe sie beim ersten Playthrough so gut wie ignoriert. Fand ich super, gar kein Ding. Und dann hatte ich halt noch die Freude, das Spiel war rum. Ich habe noch total viel Content, den ich haben kann. Der teilweise sich auch auf das Hauptthema des Spiels bezieht. Also wirklich nette Nebenquests. Das ist nicht 0815-Ding. Da sind vor allem ganz viele schöne Rätsel auch noch. Aber ich bereue es nicht, dass ich einfach beim ersten Playthrough gesagt habe, nee, die lasse ich links liegen. Ich mache jetzt nur Hauptquest. Kannst du ja auch im Anschluss machen. Ja, also meine Situation war halt irgendwie, ich war auf dieser Brücke da, wo die Weltschlange ist. Und da sind halt diese Runen, die man nicht lesen kann. So. Und dann dachte ich halt, ich muss jetzt irgendwie lernen, diese Runen zu lesen, um weiterzukommen in meiner Hauptquest. Und habe ja nicht realisiert, dass die halt optional sind. Und da habe ich mir ein bisschen daran aufgehängt. Und ja, aber ja, Sidequests irgendwie hinten dran machen, das hat mir bei Horizon auch Spaß gemacht. Ja, und bei Horizon ist es alles noch viel mehr ineinander verflochten, sodass es sich lohnt, das schon beim ersten Playthrough zu machen. Bei God of War ist es völlig unproblematisch. Die kannst du echt dann so als Bonus-Goodie, wie so ein DLC, den du dir automatisch kaufst, dann am Schluss machen. Inwiefern lohnt sich das bei Horizon? Allein wegen der Ausrüstung, dass du dann genug gepowert bist, dass du Gefährten sammelst und so. Also bei Horizon hast du ja wirklich, du kannst da ganze Segmente nicht machen, dann hast du die Gefährten nicht, zum Schlusskampf auch nicht und so. Also ich glaube, du kannst halt ein paar Leute links liegen lassen bei Horizon wirklich. So. Horizon ist viel weniger auf die Hauptstory, finde ich, fokussiert. In dem Sinne vom Pacing her macht es da auch Sinn, Hauptstory zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt will ich wieder ein bisschen entspannen oder anderen Art von Content konsumieren, weil bei Horizon ist auch die Hauptstory eher, also sehr storylastig und kämpfen. Und da bist du auch hauptsächlich in Dungeons drin, die vom Spielgefühl ganz anders sind als das andere. Deswegen, wenn ich da nur Hauptquests gemacht hätte bei Horizon, wäre ich unzufrieden gewesen. Vom Spielerlebnis. Ach, das ist bei God of War ganz anders. Gut, ich werde weiterhin berichten, wie es mir ergeht. Momentan bin ich noch sehr angetan. Ja, ich bin übrigens immer noch nicht durch. Also ich mache jetzt gerade noch die allerletzten Nebenquests und ist immer noch drin. Es bleibt ein Nachklappthema. wir haben letztes Mal schon, ich als Mann fürs Grobe, kurz angerissen, dass Affinity Designer jetzt fürs iPad erschienen ist. Und jetzt haben wir aber den Mann fürs Feine dabei und er hat einen Blogpost dafür darüber geschrieben und ist auch sowieso der Vektorgrafik-Mann. Deswegen, Dom, übernehmen Sie. Ja, ich wollte nur kurz nochmal meine Begeisterung erwähnen. Also was ich gemacht habe, ist in dem Blogpost, also wofür ich Affinity Designer halt in den letzten Jahren so ein bisschen benutzt habe, meine eigenen kleinen Prototyp-Apps mit App-Icons zu versorgen, weil gerade in dem neuen iOS 7, neu sage ich schon noch, also so ab iOS 7 Aufwärtsstil ist das ja eigentlich eine schöne, also irgendeine Vektorform mit ein bisschen im Verlauf im Hintergrund und dann kann man aus seinen Prototypen so ein bisschen den Anschein geben, dass sie schon eine App sind. Und deswegen wollte ich halt genau den Anwendungsfall auch für jetzt fürs iPad ausprobieren und ich habe halt einfach ein paar App-Icons nachgebaut, also vom System und spaßeshalber auch das alte Mail-Icon noch, weil so mit ein bisschen. Weil diese fotorealistischen Sachen kannst du ja auch mit Vektorgrafik machen. Und sogar als Normalsterblicher, ich weiß nicht, wie Marcel das sieht, aber ich persönlich als nicht so zeichenstiftschwungbegabter Mensch kann halt mit Vektorgrafik Zeug realisieren, das ich ansonsten nicht realisieren könnte. Also mit einfach verschiedenen genug Ebenen, ein paar Verläufen, ein bisschen Effekten. Da geht schon einiges und Affinity Designer hat da eigentlich alle Tools parat, also sowohl halt die sehr zugänglichen Verlauftools überall mit direkter Manipulation und das angenehm machen, plus nahezu die ganzen Photoshop-Layer-Effekte, auch auf Vektor-Layern, gutes Maskieren, das macht wirklich Spaß und die haben's und ich wollte halt wissen, ob es auf dem iPad auch schick ist und ob man sinnvoll was machen kann. Deshalb habe ich die App-Icons halt einfach auf dem iPad nachgemacht, alle komplett. Also ich habe mir Screenshots genommen, die dann mit Affinity Photo ausgeschnitten so und die als Vorlage hinten drunter gehabt, dann die Vektoren da drum rumgezogen und mit den Tools gearbeitet. Ich meine, das sind natürlich mit den neuen Formen jetzt relativ einfacher, aber eben deswegen habe ich das alte Mail-Icon eben auch noch genommen, wo so ein bisschen mehr Schatten und Action abgeht. Ja. Und das ging alles sehr fein. Also das war halt so ein freudiges Experiment von jetzt benutze es mal ernsthaft, damit du weißt, ob du es auch ernsthaft benutzen willst für was, was dir dann wichtig ist. Und ich würde sagen, ja, also das Ding ist mir zweimal oder dreimal abgekackt. Alles ohne Datenverlust und eher in der Persona, die halt gleich die Pixel anzeigt, was ja auch ganz schick ist, dass du in Affinity Designer sagen kannst, okay, zeig mal Pixel an und dann editierst du in Vektorformen, aber du siehst halt, wie der Pixel-Output ist. Das heißt, da kannst du Zeug ziemlich easy alignen. Dann ein geiles Feature ist die Symbole, wo du wirklich sagen kannst, okay, dieses Objekt jetzt ist ein Symbol und jetzt kannst du das instanzieren, vergrößern, verkleinern irgendwo und das habe ich ja im Template benutzt, dass du wirklich so dasselbe Icon überall hast. Und das kannst du natürlich aber auch mit Dingen machen, die jetzt nicht das komplette Icon sind, sodass du zum Beispiel so pixel-exakt positionierbare Elemente halt dann doch mehrfach machst für verschiedene Größen, aber so den groben Hintergrund dann allgemein lässt. Und das ging alles auf dem iPad super performant. Also es ist wirklich cool. So reinzoomen, was machen, wieder zurück. Ich habe auch andere Dinge damit gemacht jetzt. Also bin ja immer noch ein Freund meiner Farbmusik. Vielleicht können wir dazu auch irgendwann mal mehr sprechen noch, aber das ist im Endeffekt ein Notensystem, das funktioniert über Farbe und das Setzen davon zum Beispiel habe ich auch, ich habe ein paar Stücke gesetzt in Affinity und das mit dem Grids und allem, was man denn so zur Verfügung hat und auch so den Resize Constraints, was wir auch noch haben, da haben wir praktisch so ein bisschen ein Springs and Struts System fürs Resizen, das man aktivieren kann. Das heißt, man kann auch ein bisschen UI-Mockups machen oder eben auch für Dokumente Zeug. Also es ist eine Freude, es ist keinerlei, also ich habe keinerlei, die Illustrator macht mich nach wie vor kirre und fertig. ich habe ja früher Cole Xara gemocht, weil es so schnell war und zumindest noch aus eben so aus meinem Aquam-Programm entstanden ist, das ich da haben wollte, aber es ist halt ein Windows-Programm mit ekliger UI und so. Das mochte ich dann auch nicht. Und irgendwie hat Affinity jetzt schön den Sweet Spot getroffen gerade. Also sind noch ein paar Bugs drin hier und da, aber keine Showstopper. Der größte Showstopper auf dem iPad in dem Sinne ist interessanterweise die Infrastruktur unten drunter. Und zwar nicht die von Affinity, sondern von Apple. Ich wollte halt ein paar Mal in den Dropbox exportieren, wobei das ist halt so Third-Party-File-Provider. Ja, konnte ich alles auswählen und danach waren dann keine Files drin beim Exportieren. Und wenn ich es aber auf iCloud Drive gemacht habe, waren da schon Files drin. Also mit iCloud Drive funktioniert es ein bisschen klarer und es ist auch kein Datenverlust in dem Sinne, aber es ist halt ein bisschen nervig. Ja. Also ich wollte gerne über die Dropbox-Integration das machen, also auch schwierig. Ich habe auch gleich einen Raider gefeilt noch, weil wenn man zum Beispiel Dateien öffnet, dann kriegt man ja so diese Files-Ansicht, also diese, heißt das im Deutschen auch Files? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Also die iCloud-App, die dann so drauf ist, also wenn man dann sowas wie eine Dropbox ansurft und dann in ein Unterverzeichnis geht, dann was auswählt, wieder raus, wieder rein, dann meinst du, da wäre der Backbutton für einen Ordner ab noch da? Nee, man muss da wieder von vorne reinzoomen, weil irgendwie haben sie da entweder ein Problem oder ein Designproblem, weiß ich nicht, habe ich aber dann. Ich feile auch noch Raiders jetzt. Raiders sind wichtig. und dieses ganze Handling, dieses doppelte Handling ist halt so ein bisschen nervig, auch so ein bisschen undurchsichtig im Allgemeinen, weil man hat jetzt im Endeffekt, ich habe zwei iPads und da habe ich halt in den Affinity Designer jeweils die Version, die im Affinity Designer drin ist. So, die praktisch geöffnet ist in der Übersicht. Dann gibt es die Sachen, die ich in iCloud Drive irgendwo speichern kann noch. Und manche Sachen ändert man live, manche Sachen nicht wirklich. Also die Dinge, die in Affinity offen sind, sind immer in Affinity auf dem aktuellen Stand. Aber ob die dann wiederum schon in der Cloud auch im aktuellen Stand sind, ist mir unklar. Ich glaube, das ist nochmal ein extra Schritt. Und diese ganzen Details, die halt beim iPad einfach noch nicht gelöst sind, wie man das macht, ist halt, daran habe ich viel mehr Anstoß genommen in der Bearbeitung als jetzt beim eigentlichen Arbeiten. Ja. Und so Sachen auch so, also jetzt mal eben was halb fertig gemacht habe und man kann dann im Export-Dialog von Affinity Designer einfach per Drag and Drop das Ding irgendwo hinziehen. So, das ist super. Und zwar so PDF, SVG, was auch immer in Messages oder Mail, zack, dann hast du einfach eine Instanz davon, dann hast du keine temporäre Datei. Also die haben viel gemacht, dass es schick geht. Freut mich auch, dass Drag and Drop benutzt wird, weil ich ja mitgearbeitet habe. Ja, ich hatte auch kurz die Chance, mal reinzugucken und bin komplett dran gescheitert, über AirDrop meine Datei an den Rechner zu schicken. weiß nicht, woran es lag. War Erdop, hat sich Erdop an sich aufgehängt oder so. Ich mache das ja meistens bei Procreate, dass ich das tue. Und das, normalerweise klappt es auch. Bei Affinity Designer hat es nicht geklappt. Da hat einfach nichts passiert. Ist einfach nichts passiert. Also aus dem Designer raus. Ja, genau. Mhm. Dann habe ich es mir per SMS geschickt, weil ich mir nicht zu helfen wusste. Ich hatte letzte Woche angesprochen, dass mein Killer-Feature ist, mit dem Stift Vektoren zu zeichnen. Mhm. Also die Anfasser von Vektoren. Und das geht. Und das ist auch so toll, wie ich geglaubt habe. Ich hatte da eine kleine Sache, die ich nicht so schön fand. Und ich weiß nicht, ob es da nicht eine Einstellung gibt. Und zwar, er macht halt so eine Art Radius um jeden Punkt. Und wenn du in dem Radius neben den Punkt klickst, dann macht er keinen neuen Punkt, weil es zu nah dran ist. Ja. Jetzt war meine Vorlage aber halt klein und deswegen konnte ich nicht die Form nachzeichnen, die ich eigentlich nachzeichnen wollte. Um das Problem bin ich auf dem iPad gut rumgekommen, indem ich halt wirklich so diese Zwei-Finger-Zoom-Geschichte gemacht habe. Immer sehr weit reinzoomen, dann ein bisschen was setzen, wieder raus und so, weißt du? Okay. Also, weil das ist einfach... Also es ist schnell und du kannst endlos weit reinzoomen, ohne dass das Ding halt irgendwie, dass du Angst hast, es explodiert. Also es war auf jeden Fall genau das Gefühl, was ich gedacht habe. Ich wollte schon immer Vektoren mit einem Touchstift setzen und nicht mit einer Maus. Hast du auch das ausprobiert? Sie haben ja ein bisschen so, sie malen Vektoren, wenn du einfach nur so ein bisschen Kalligrafie-Vektoren, wenn du wirklich was malst. Niemand darf jemals Vektoren malen. Vektoren malen ist die Hölle. Nein, ist es natürlich nicht. Es gibt Anwendungsfelder dafür, aber fast alle Programme auf dem iPad haben sich in den Kopf gesetzt, dass es die einzig sinnvolle Eingabemöglichkeit für Vektoren ist. Und Vektoren male ich halt fast nie, sondern ich will Outlines setzen und eine schöne Kurve hinkriegen. Ja. Aber ja, der geht kann mir, natürlich auch viel. Geht mir auch so, also an der Stelle, da fand ich Artworks noch ein bisschen intuitiver, also gerade auch so Knoten verbinden und wieder trennen, ist ein bisschen blöd. Gleichzeitig sind aber die eingebauten Tools echt schick, also so Eckenrundungen zu machen und die dann die Form, also die ganzen Shapes bleiben erstmal die Art von Shape, die man noch komplett editieren kann und man kann sie dann in Vektoren backen, mehr oder weniger, wenn man will, und dann kann man sie frei editieren, eben so mit Bézier-Kurven, frei kombinieren. Sie haben sehr tolle Sachen mit Maskierung gemacht, das heißt im Endeffekt, wenn du irgendeine Form machst und die dann in dem Layer-Hierarchie auf die andere Form dragst, auf das Thumbnail, dann klippst du die mit dem. Und damit kann man erstaunlich entspannt arbeiten. Ja, man hat praktisch jetzt irgendeinen Bereich, den man ein bisschen schattieren will. Und dann macht man halt wirklich ganz grob einfach ein paar Verläufe, so wie man denn die Schattierungen haben wollte. Drag dann eine Kopie von der eigentlichen Form nochmal drüber für einen Filter und legt es dann rein und alles ist schön sauber auf den Punkt. Es ist, ja, ich bin echt begeistert. Wie hast du das Programm denn gelernt? Denn ich habe es aufgemacht und war erst mal irritiert. Wo kann ich denn überhaupt anfangen? Ich habe die Videotutorials mir jetzt reingezogen, alle eigentlich, so die auf der Seite sind. Das sind so 64 kurze Tutorials, mal von mehr und weniger begeisterten Menschen. Also da gibt es einen, der ist so ein bisschen, das kann man auch schön erklären, aber es gibt auch ganz feine, so für die Basis. Und ich habe natürlich, ich weiß halt grundsätzlich, wie es funktioniert. Ich habe mir auch die Keynote angeguckt, war sehr lustig, die haben ja eine Keynote gemacht. So eine halbe Stunde Affinity Designer Release Keynote. Ja, sehr lustig, fand ich sehr amüsant, bisschen größenwahnsinnig, aber auch sympathisch. Ja, aber irgendwie, also man hat den Eindruck, die investieren da schon gerade sehr, die Menschen von Serif, in Professionalität und größer zu wirken, als sie eigentlich sind. Also auch diese Werbevideos, die man sich da angucken kann, die sehen schon sehr gut aus. Ja. Und ich bin echt, also ich persönlich freue mich ja sehr, sehr auf Publisher, ja, weil InDesign und Adobe und Pages und also alles, was so für einen Hausgebrauch erreichbar ist, ist halt nicht schick genug, um was fein zu machen, finde ich. Oder es ist halt zu kompliziert und teuer. Wobei teuer finde ich bei den Adobe-Produkten mit der Miete geht es jetzt eigentlich, aber ich mag es halt einfach nicht mehr. Und ich war halt gewohnt, eine geile Kombi an Vektorzeichenprogrammen und DTP-Programmen zu haben. Und deshalb auf Publisher freue ich mich schon so. Ja, wir werden hier darüber sprechen, sobald es verfügbar ist. Ich glaube, es gibt noch kein konkretes Datum, oder? Aber man kann sich für die Beta anmelden und dann kriegt man das vielleicht. Ja. Mehr dazu, wenn wir mehr wissen. Bis dahin allerdings wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und verabschieden uns bis nächstes Mal. Ja, ich habe noch einen Last-Minute-Hinweis, es ist ja bald zu spät. Wir haben keine 4 Stunden. Sonntag, 22. Juli ist in München die Ausgehetzt-Demo. Beginnt um 13 Uhr am Goetheplatz. Und da geht es um all die Themen, die uns alle beschäftigt haben in der letzten Zeit. Um Asyl und Migration, um das Polizeigesetz in Bayern, um Gleichstellung, um Wohnen, Arbeit und Sozialpolitik. All das kommt alle zahlreich, wenn ihr in München seid oder vielleicht aus der Gegend kommt. Dafür mache ich doch gerne noch eine Abmoderation. Insofern geht da hin. Und wenn ihr dann dort seid, könnt ihr euch schon darauf freuen, dass es bald wieder eine neue Fanboys-Folge gibt. Aber bis dahin, Servus und Baba. Ciao. Gebt uns auf dem Patreon und gehabt euch wohl.